haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Traummann, erster Teil. Es kommt selten genug vor, dass mich Klienten im Freien erwarten. Normalerweise lässt dies darauf schließen, dass das zu erwartende Honorar nicht gerade üppig ausfallen wird. Doch Frau Voglers Kleidung sah teuer aus und das stimmte mich optimistisch. Ich habe meinen Traummann gefunden. Hier, an der Bushaltestelle? Im Bus der Linie 31. Er sprach mich an und um mich war es geschehen. Und jetzt hat er die Buslinie gewechselt und Sie sind verzweifelt. Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt und ich weiß nicht, wo er wohnt. Er hat mir seine Handynummer gegeben. Doch sein Handy ist seit 2 Tagen ausgeschaltet. Er reagiert auch nicht auf SMS. Ist die Handynummer registriert? Nein. Ich bin verzweifelt. Jahrelang habe ich auf diesen Moment gewartet. Immer hatte ich ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Ein Mann, ein Traum, eine Sehnsucht. Und dann stand er plötzlich da. Und jetzt ist er weg. Vielleicht haben Sie geträumt und der Mann sieht in Wirklichkeit ganz anders aus. Wir gingen zusammen essen, da drüben beim Spanier. Das Essen war nicht so toll, aber wenn man verliebt ist, spielt das keine Rolle. Bitte suchen Sie ihn. So etwas kann teuer werden. Ich wollte mir heute ein Teil von Jill Sander kaufen. Ich verzichte darauf, wenn Sie meinen Traummann wiederfinden. Ich könnte Ihnen einen Hugo Boss Anzug als Anzahlung geben. Ich mag lieber Noten statt Anzüge. Ein Boss würde Ihnen aber hervorragend stehen. Daran zweifle ich keinen Moment. Aber zuerst kommt der Magen und dann der Designer. Ich könnte ohne Designer-Klamotten nicht leben. Was trug der Traummann, als er mit Ihnen essen ging? Armani. Und er roch so verführerisch nach Calvin Klein. Dann genügt es, wenn ich die Nase in den Wind halte. Mein Traummann wechselt sein Aftershave jede Woche. Wechselt auch seinen Vornamen jede Woche. Er heißt Steve. Bitte finden Sie ihn. Ich versprach ihr, mein Möglichstes zu tun und das war immerhin etwas. Sie stieg in den nächsten Bus und ich betrat das spanische Lokal und setzte mich an einen der wenigen Tische, der nicht gedeckt war. Ja, ich erinnere mich an den Mann. Ganz passabel, wenn man auf so etwas steht. Können Sie ihn genauer beschreiben? Groß, gut gebaut und immer dieses Lächeln im Gesicht. Mir wäre das auf die Dauer zu langweilig. Zudem konnte er seinen Text nicht gut. Sein Text? Ist der Mann Schauspieler? Ein schlechter. Ich habe eine Freundin, die auch in einem Restaurant jobbt, die aber eigentlich Schauspielerin ist. Sie lernt manchmal während der Arbeit ihren Text. Bei dem Mann war das auch so. Er stand einmal kurz auf und ging nach unten. Sie folgten ihm. Es war mehr ein Zufall. Meine Zigaretten waren alle. Da sah ich, wie er neben dem Zigarettenautomat stand und seinen Text lernte. Und was genau lernte er? Mit dir möchte ich die Welt umarmen, gemeinsam große Abenteuer bestehen und 1 Dutzend Kinder zeugen. 1 Dutzend? Ich fand das auch ein wenig übertrieben. Und danach ging er wieder nach oben? Die beiden blieben nicht mehr lange. Der Mann war übrigens schon einige Male hier. In Begleitung einer anderen Frau? Leonie Kempf. Die meisten kennen nur ihren Vornamen. Leonie, die Sängerin. Ich höre keine Musik. Ist die Dame berühmt? Sie hatte vor ein paar Jahren einen Hit. Ein richtiger Ohrwurm. Danach ist sie aber ziemlich abgestürzt. Drogen, Alkohol, das Übliche. Ich bedankte mich artig für die Auskünfte und besuchte die Sängerin Leonie. Sie lebte in einer Mietwohnung in einer teuren Gegend. Doch das Haus sah nicht gerade luxuriös aus. Vor ein paar Jahren lebte ich in einer 7-Zimmer-Wohnung. Luxus pur. Danach folgten 4 Zimmer und jetzt sind es noch 3. Wenn ich nicht bald wieder einen Hit lande, muss ich in eine 1-Zimmer-Wohnung umziehen. Ich dachte immer, ein Hit genügt und man hat ausgesorgt. Theoretisch schon. Aber wenn man Erfolg hat, ist man von vielen Freunden umgeben, die gerne beschenkt werden. Der große Teil meines Vermögens habe ich allerdings für Koks gebraucht. Aber einen Mann können Sie sich noch leisten. Das Seltsame ist, dass ich immer auf Männer treffe, die arbeitsscheu und unbegabt sind, sich aber für die Größten halten. Da könnte ich auch noch mithalten. Das glaube ich Ihnen gerne. Was war mit Steve, dem Schauspieler? Oh, nicht viel. Eine Art Tauschgeschäft. Ich führte ihn in jene Kreise ein, in die man nur mit persönlichen Einladungen kommt. Er ermöglichte mir dafür ein paar Wochen Reklame in den Klatschspalten. Und das hat beide befriedigt. Für die Gesellschaftsreporter ist ein neuer Freund nur ein paar Wochen lang interessant. Danach muss wieder ein neuer Aufhänger her. Trennung, Schwangerschaft, schwere Krankheit, Einlieferung in eine Klinik, Schönheitsoperation oder Nacktaufnahmen. Ich habe das meiste schon hinter mir. Auch die Nacktaufnahmen. Playboy, deutsche Ausgabe 1989. Damals war ich top. Kann ich die Adresse von Steve haben? Oh, möchten Sie ihn engagieren? Als Schauspieler taugt er nicht viel. Als Liebhaber ist er passabel und er sieht toll aus. Ich glaube nicht, dass er sich daran stören würde, dass Sie ein Mann sind, der seine besten Jahre schon lange hinter sich hat. Die Beleidigung tropfte an mir ab wie Regen auf einer Jacke mit Wachsschicht. Tatsächlich begann es zu regnen, als ich mich auf den Weg zu Steves Wohnung machte. In Wirklichkeit hieß der Schauspieler Stefan Käser. Üble Sache, Maloney. Wir erhielten vor einer Stunde einen Anruf. Ich habe ihn gefunden. Sie hatten das Tatmesser in der Hand, Herr Steiger. Das war ein Reflex. Ich bin völlig durcheinander, auch jetzt noch. Stefan Käser ist ermordet worden. Sie tragen den Verwesungsgeruch mit sich herum, Maloney. Das wirkt anziehend auf die Leichen. Ich muss mit meiner Frau sprechen. Sofort. Wollten Sie Stefan Käser engagieren? Ja, als Jux. Er sollte an einem geselligen Anlass den rüpelhaften Kellner spielen. Der Tote hat ihn geöffnet, als Sie klingelten? Die Tür war nur angelehnt. Ich dachte, er wartet mich. Also gehe ich rein. Und entdeckten die Leiche? Genau so war es. Dann hat die Polizei ihren Verdächtigen und ich kann in aller Ruhe in eine Bar gehen. Das könnte Ihnen so passen, Maloney. Weshalb sind Sie hier? Eine meiner Klientinnen hat sich in Stefan Käser verliebt. Sie wollte, dass ich ihn ausfindig mache. Jetzt fällt es mir wieder ein. Was fällt Ihnen ein? Ich habe ein Geräusch gehört. Im Treppenhaus. Und dann sah ich, wie ein Mann es sehr eilig hatte. Wie sah der Mann aus? Groß, aber kein Riese. Muskulös. Hm? Und er trug eine Brille. Der Polizist machte sich Notizen. Die Nachbarn im Haus hatten nichts gehört und nichts gesehen. Und auf keinen der Nachbarn traf die Beschreibung von Herrn Steiger zu. Von meinem Büro aus telefonierte ich mit meiner Klientin, die mich anschrie und verwünschte und schließlich die Verbindung abbrach. Ich überlegte, ob ihre Designerklamotten tränendicht waren und hielt noch immer den Hörer in der Hand, als jemand an meine Bürotür klopfte. Herr und Frau Steiger machten mir ihre Aufwartung. Sag etwas! Wieso ich? Es war deine Idee. Wir haben gemeinsam den Entschluss gefasst. Ja, aber du hast den Schauspieler angerufen. Ja, weil du dich nicht getraut hast. Für das Schlichten von Ehestreitigkeiten verlange ich ein besonders hohes Honorar. Ich habe Stefan Käser engagiert. Das sagten Sie bereits der Polizei. Aber ich sagte nicht die ganze Wahrheit. Du musst es der Polizei sagen, sonst verhaften sie dich. Ich glaube, ich nehme eine Abkürzung. Sie haben Stefan Käser engagiert, damit ihrer Tochter den Traummann vorspielt. Woher wissen Sie das? Wenn ich nichts zu tun habe, hole ich ein paar Informationen über meine Klientin ein. Dabei fand ich heraus, dass sie Sarah Voglers Eltern sind. Sarah ist bei Ihnen in Behandlung? Ich bin Privatdetektiv, kein Seelendoktor. Sarah war verheiratet. Nur kurz, 2 Jahre. Seit der Scheidung redet sie immer nur von ihrem Traummann. Sie hat ihn richtig plastisch vor Augen. In einem Werbespot sah ich diesen Käser und da sagte ich zu meinem Mann, der sieht aus wie Sarahs Traummann. Ja, und da kamen wir auf die Idee. Wir dachten, wenn Sarah dem Traummann begegnet und dieser sie sitzen lässt, ist sie geheilt. Dachten wir. Aber erstens kam es anders und zweitens ist der Traummann jetzt tot. Ja, und ich bin der Hauptverdächtige. Weshalb verständigten Sie die Polizei? Sie hätten aus der Wohnung gehen können, ohne dass sie jemand bemerkt hätte. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Das war er immer schon. Wenn er auf der Straße etwas findet, dann bringt er es ins Fundbüro. Na, fang jetzt nicht wieder damit an. Ich habe vor 2 Wochen ein Handy gefunden und es ins Fundbüro gebracht. Ein schönes Handy. Eines der teuersten. Wer sich so ein Handy leisten kann, der kann sich auch ein neues kaufen. Muss ich meine Geschichte der Polizei erzählen? Ich riet ihm davon ab. Es gibt Dinge, die sollte man erst nach reiflicher Überlegung oder qualvoller Folter gestehen. Ich bot den beiden an, mit ihrer Tochter zu sprechen. Sie nahmen das Angebot dankend an, verzichteten aber darauf, mich nach meinem Stundenansatz zu fragen. Das ist Tino. Er tröstet mich. Du wirst darüber hinwegkommen und einsehen, dass Traummänner nur für Träume taugen, aber nicht für die Ehe. Tino wollte mich schon vor 5 Jahren heiraten. Meine Liebe kennt keine Zeit. Dann macht es Ihnen sicherlich nichts aus, draußen zu warten. Wir haben keine Geheimnisse. Wir sind gute Freunde. Ihre Eltern haben Stefan Käser engagiert. Was haben meine Eltern? Er sollte Ihnen den Traummann vorspielen und danach diskret verschwinden. Siehst du? Alles Fiktion, virtuell. Eine Fata Morgana des Herzens sozusagen. Ich aber bin real. Ich kann es nicht glauben. So etwas Gemeines würden meine Eltern nie machen. Es stimmt. Dein Vater hat es mir erzählt. Du hast davon gewusst? Raus! Ich will dich nie wiedersehen! Sie wies ihm die Tür. Als er verschwunden war, wies sie auch mir die Tür und brach in Tränen aus. Offenbar hatte sie sich tatsächlich in den Traummann verliebt. Leonie Kempf saß in einer Bar und nippte an ihrem dritten Drink, ohne dass das Auswirkungen auf ihre Stimme gehabt hätte. Warum haben Sie mich nicht angerufen, als Sie von Steves Tod erfuhren? Ich hatte anderes zu tun. Die Polizei war schon am Tatort und ich wusste nicht, ob Sie in die Angelegenheit verwickelt werden möchten. Ich hätte ein Motiv gehabt. Tatsächlich. Eigentlich 2 Motive. Das klingt sehr gut. Die Schlagzeilen werden auch meinen Namen wieder ins Gespräch bringen. Der Ermordete war eine Zeit lang mit der Sängerin Leonie liiert. Die Fotos werden wieder ausgegraben und morgen werde ich Interviews geben. Über Steve, das Leben, den Tod. Werden dadurch Ihre CDs besser verkauft? Komm, da müsste ich schon selber ins Gras beißen. Was war das 2. Motiv? Steve hat mich erpresst. Das ist immer ein gutes Motiv. Was hatte er gegen Sie in der Hand? Eine dumme Geschichte. Vor 2 Jahren fuhren wir auf einer Landstraße. Ich touchierte einen Radfahrer, fuhr aber weiter. Der Radfahrer hat überlebt, kann aber nicht mehr arbeiten. Weshalb stiegen Sie nicht aus? Ich dachte immer, schlechte Werbung ist besser als keine Werbung. Ich war betrunken und hatte eine Linie Koks genommen. Gefängnis ist keine gute Werbung für eine Sängerin. Wie viel haben Sie Steve für sein Schweigen bezahlt? 50.000, verteilt über die letzten 2 Jahre. 50.000. Wenn die Polizei davon Wind kriegt, werden Sie zur Tatverdächtigen Nummer 1. Das ist mir schon klar. Deshalb möchte ich, dass Sie den Mörder überführen. So schnell wie möglich. Und was ist, wenn Sie ihn unter Alkohol- und Drogeneinfluss getötet haben? Ich hatte mehrere Blackouts in den vergangenen Jahren, nicht aber in den letzten Tagen. Ich kann mich an jede Stunde erinnern. Ich war nicht bei Steve. Wir haben uns seit Wochen nicht mehr gesehen. Wenn Sie es nicht waren, wer war es dann? Steve hatte zuletzt ein paar zwielichtige Auftraggeber. Er hat fast jeden Job angenommen, weil er glaubte, dadurch als Schauspieler zu reifen. Er arbeitete zum Beispiel in einer Firma als Provokateur. Er sollte die anderen Mitarbeiter dazu animieren, das interne Computersystem zu manipulieren. Die Firma wollte herausfinden, welche Mitarbeiter loyal waren. Und was kam dabei heraus? Dass praktisch alle Mitarbeiter nicht loyal waren. Die Firma ist vor ein paar Wochen ins Gespräch gekommen, weil der Firmenchef wegen Betrugs verurteilt wurde. Und das könnte etwas mit Steves Tod zu tun haben? Könnte. Muss aber nicht. Ich persönlich glaube eher an ein Beziehungstrauma. Steve war eiskalt, aber er konnte wunderbar den Charmeur spielen. 4 Drinks später bot ich ihr an, sie nach Hause zu begleiten. Sie lehnte ab und bestieg ein Taxi. Ich ging zu Fuß und wurde prompt von einem Regenschauer überrascht. Von meiner Klientin erfuhr ich, dass Herr Steiger einen Termin im Polizeipräsidium wahrnehmen musste. Da ich nichts Gescheiteres zu tun hatte, gesellte ich mich zu der fröhlichen Runde. Die Auswertung des Tests hat einwandfrei ergeben, dass Sie als Mörder nicht in Frage kommen, Herr Steiger. Das überrascht mich nicht. Ich habe nämlich niemanden umgebracht. Aber Sie haben schon einmal eine Bank überfallen. Das ist Unsinn. Dagegen verwahre ich mich. Verwahrt werden bei uns nur Sexualstraftäter und Mörder mit schlechter Prognose. Sie neigen auch zu Brandstiftung. Das hat der Computertest einwandfrei ergeben. Und wozu taugt die Polizei? Kann man das auch mit einem Computerprogramm ermitteln? Die Software ist revolutionär, Maloney. Der Verdächtige muss 1000 Fragen beantworten und am Ende erhalten wir eine prozentuale Neigung zu gewissen Straftaten. Ich bin kein Brandstifter. Aber Sie neigen dazu. Noch stärker neigen Sie aber zu Banküberfällen und fahren ohne Führerschein. Ich besitze einen Führerschein schon seit über 40 Jahren. Haben Sie alle Verdächtigen im Mordfall Käse einen solchen Test machen lassen? Das ging leider nicht, weil einer unserer Beamten Teile des Programms gelöscht hat. Kann ich jetzt wieder gehen? Selbstverständlich. Aber Sie sollten sich zu Hause Gedanken machen. Einen Banküberfall oder eine Brandstiftung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Möglicherweise haben Sie die Taten verdrängt. Oder Sie planen sie erst. Ich plane lediglich, mich mit meiner Tochter zu versöhnen. Sie glaubt, dass ich schuld bin am Tod ihres Traummannes. Was wollten Sie eigentlich bei Käser? Schuldeten Sie ihm noch Honorar oder hat er Sie erpresst? 2,3%. Wie bitte? Ihr Hang zur Erpressung liegt bei 2,3%. Das ist niedrig. Er war unverschämt. Er rief mich an und sagte, dass er doppelt so viel möchte für den Job. Was für ein Job? Hat der Tote in Ihrem Namen eine Bank überfallen? Tote in Ihrem Namen... Länger aus. Erklären Sie ihm, was Sache ist, Maloney. Ich versuchte es. Es dauerte lange und noch ein bisschen länger, ehe der Polizist begriff. Als er die Meldung erhielt, dass das neue Computerprogramm endgültig im Eimer war, holte er tief Luft und ließ danach während 5 Minuten das Gebäude erzittern. Als er sich wieder beruhigt hatte, wendeten wir uns wieder dem Mord an Stefan Käser zu. Üble Sache, Maloney. Ein Erpresser hat viele Feinde. So ist es. Und einer dieser Feinde hat ihn auf dem Gewissen. Sie sagten etwas von einer Sängerin. Ich glaube nicht, dass sie Käser getötet hat. Wir gehen davon aus, dass es ein Mann war. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Eine Taxifahrerin hat einen Passagier vor Käsers Haustür befördert. Der Mann sei nervös gewesen. Wie sah der Mann aus? Groß, schlank, Schnurrbart, ansonsten unscheinbar. Das könnte hinhauen. Die Beschreibung passt praktisch auf ein Drittel der bei uns registrierten Männer mit Vorstrafen. Ich fasse zusammen, Maloney. Herr Steiger hat Herrn Käser engagiert, damit Käser Steigers Tochter den Traummann vorspielt. Der Traummann ist in Wirklichkeit kein Traummann, sondern eher ein Maloney. Er wird deshalb ermordet und Herr Steiger findet die Leiche und berührt unnötigerweise das Tatmesser. Vielleicht ist alles viel einfacher und Steiger ist der Mörder. Sobald die Software wieder läuft, werde ich veranlassen, dass Steiger erneut befragt wird. Ich stellte mir alles ein wenig komplizierter vor und besuchte deshalb noch einmal Frau Vogler. Sie schien sich gerade in ihr Schicksal zu fügen und studierte einen Vertrag, den ihr bester Freund für sie aufgesetzt hatte. Tino möchte, dass wir heiraten. Und er möchte, dass alles vertraglich geregelt wird. Alles. Auch die Bettgeschichten. Tino liebt mich. Er möchte für mich da sein. Mal fremdgehen, ohne dass er mir das Haushaltgeld kürzt. Das ist fair, oder? Und was ist mit Ihrem Traummann? Den muss ich mir abschminken. Es war zu schön, um wahr zu sein. Meinem Vater werde ich nie verzeihen. Obwohl es gewirkt hat. Wie meinen Sie das? Bevor der Traummann kam, ging und starb, hätten Sie vermutlich nicht im Traum daran gedacht, den blassen Tino zu heiraten. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich verletzt und einsam. Gestern war ich in der teuersten Boutique der Stadt, aber nicht einmal das konnte mich aufheitern. Ist Tino auch für die teuren Klamotten zuständig? Er macht sich nichts aus Designerteilen. Eigentlich macht er sich aus nichts etwas. Wahrscheinlich liebt er mich nur, weil er mich bis jetzt nicht kriegen konnte. Wenn ich ihn heirate, wird ihm vielleicht klar, dass er mich gar nie richtig geliebt hat. Sie las mir einige Passagen aus dem Vertrag vor und mit jedem Paragraphen nahmen meine Zweifel am geistigen Zustand des Verfassers zu. Ich besuchte ihn und traf auf einen Mann, der nicht wusste, ob er lachen oder weinen sollte. Seit 15 Jahren warte ich darauf, dass Sarah endlich einsieht, dass ich der einzig richtige Mann für sie bin. Und jetzt hat sie tatsächlich ein Einsehen. Ich glaube, die Geschichte mit diesem Schauspieler hat ihr die Augen geöffnet. Wer ehrlich ist, hat es nicht leicht im Leben. Aber auf die Dauer setzt sich Ehrlichkeit durch. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich ein Langweiler bin. Sie wussten, dass Sarahs Vater den Schauspieler engagiert hatte. Ich habe die Hälfte der Gage übernommen. Sarah hat mir verziehen. Ich werde von jetzt an immer ganz offen und ehrlich sein. Das wird auch langsam Zeit. Ich habe mir ein Buch gekauft. Vom Langweiler zum wilden Mann in 30 Tagen. Und wie viele Tage haben Sie schon hinter sich? Ich habe das Buch bereits 3-mal gelesen. Aber vermutlich dauert es bei mir etwas länger. Weil Sie der langweiligste Langweiler der Welt sind. Das kann schon sein. Vielleicht sollten Sie Sarah über Ihre Taxifahrt berichten. Das fände sie sicher ganz spannend. Was für eine Taxifahrt? Eine Taxifahrerin erinnert sich sehr gut an Sie. Und an die Adresse, an die sie gefahren hat. In dem Haus lebte der Schauspieler Stefan Käser. Ich sagte Ihnen schon, dass ich die Hälfte von Käsers Gage bezahlt habe. Sie fuhren zu ihm, um ihn auszuzahlen? Genau, so war es. Und danach lag er tot in seiner Wohnung. Damit habe ich nichts zu tun. Ich vermute, dass Käser Sie erpresst hat. Erpresst? Und womit, bitteschön? Er hat realisiert, dass Sarah total auf ihn abfuhr. Und er hat wahrscheinlich auch bemerkt, dass sie unsterblich in Sarah verliebt sind. Da dachte er sich, weshalb nicht ein wenig mehr kassieren. Er rief mich an. Das ist ein Anfang. Was sagte er? 10.000. Und ich lasse Sarah in Ruhe. Sagte er auch, was er vorhatte, wenn sie nicht zahlen würden? Er hätte mit Sarah geschlafen. Das hätte ich nicht überlebt. Wir hatten ausdrücklich vereinbart, dass es nur zu küssen, aber zu keinem Sex kommen darf. Sie fuhren zu ihm und erstachen ihn. Ich nahm das Messer mit, um mich verteidigen zu können. Er aber lachte nur, als ich ihn anflehte, Sarah in Ruhe zu lassen. Mein Flehen koste mich 20.000, hat er gesagt. Da stachen sie zu. Ich war außer mir. So etwas ist mir noch nie passiert. Sarah Vogler besuchte den Mörder ihres Traummannes regelmäßig im Gefängnis und verliebte sich schließlich in einen Gefängnisangestellten. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Traummann, dritter und letzter Teil.